Ja, ich glaube, und jetzt haben wir Ihnen schon zu viel Zeit weggenommen, und ich darf nun Herrn Dietsche, den Schüler von Jedin hier, noch ein Wort muss ich doch noch sagen, weil ich es gestern gesagt habe. Ich war wir haben uns schon darüber geeinigt mit Herrn Repken. Herr Repken hat gesagt, Jedin hat keine Schule gemacht, und ich habe ihm dann nachher gestern Abend gesagt, ja, eigentlich hat er schon eine Schule gemacht, nämlich eigentlich eine Schule in Italien. Ja, er hat eigentlich in gewisser Hinsicht, wenn man es im weitesten Sinne auffasst, hat Jedin in Italien eigentlich doch eine Schule gehabt, wenn man Schule nicht direkt als Lehrer, Schüler, Professor, sondern eben als geistigen Einfluss gehabt. Er hat in Italien eigentlich noch stärker gewirkt als in Deutschland. Das, glaube ich, kann man sagen, und ich glaube, man kann wirklich sagen, auch dieses Symposium beweist es ja, wie stark doch Jedin in einem ganz bestimmten Augenblick als Apertura per la Storia Ecclesiastica eigentlich in Italien gewirkt hat. Ich glaube, ich habe gestern auch mit Herrn Alberigo darüber gesprochen und mit Paolo Prodi, und in diesem weiteren Sinn natürlich nicht, ihr habt alle keine Prüfungen bei Jedin gemacht, aber das ist ja nicht notwendig. In diesem weiteren Sinne hat Jedin tatsächlich in Italien eine Schule gehabt. Nun aber zur Schule und zum Schüler. Ich darf Herrn Dietsche bitten, das Wort zu ergreifen. Ich möchte eine kurze Vorbemerkung machen. Der Titel Vortrag ist etwas hochgegriffen. Soll eigentlich auch, ist da nicht ein Vortrag, es sind einige Bemerkungen. Es wäre völlig falsch verstanden, wenn er so aufgefasst würde, als wollte ich hier den akademischen Lehrer Hubert Jedin darstellen oder gar würdigen. In diesem Sinne heißt über Hubert Jedin als akademischen Lehrer sprechen, hieße über Hubert Jedin sprechen. Diese Verbindung des Lehrers mit dem Menschen, mit der Persönlichkeit, die ist so offensichtlich, dass das nicht Gegenstand einiger weniger Bemerkungen hier sein kann. Ich habe etwas anderes vor. Ich möchte ganz einfach fragen, wie hat Jedin seine Erkenntnisse, über die hier ja gestern so ausführlich gesprochen worden ist, wie hat er diese Erkenntnisse weitergegeben? Sieht man von den Publikationen ab oder auch von den vielen Vorträgen, die er gehalten hat und für die er sich nie zu schade war. Wie hat er also seine Erkenntnisse im akademischen Bereich weitergegeben? Wie hat er den Studenten und seinen Schülern seine Kenntnisse vermittelt? Dass diese Frage für Jedin berechtigt ist, das scheint mir evident. Wissenschaft als Beruf, um den Titel des berühmten Vortrags von Max Weber zu zitieren, Wissenschaft als Beruf, das hieß für Jedin, dass das Lehren den gleichen Rang wie die Forschung, wie die wissenschaftliche Arbeit einzunehmen hatte. Ja, dass die Forschung erst von hierher auch mindestens einen Impetus, sicher nicht die einzige Berechtigung, aber mindestens einen Impetus und Impulse zu erfahren hatte. Das ist der eine Grund dafür, dass ich diese Bemerkung hier machen möchte. Den anderen Grund hat eben hier mein Vorredner schon genannt. Es ist der Genius Lozzi, es ist der Ort, es ist die Tatsache, dass hier seine italienischen Schüler, Alberigo und Prodi vor allem, anwesend sind, und dass man gerade an diesem Schnittpunkt Deutschland-Italien auch einmal darüber nachdenken könnte, wie ist das denn wissenschaftsgeschichtlich, was ist da zu erkennen, was bedeutet das wissenschaftsgeschichtlich, in welcher Form gelehrt wurde. Doch worum geht es? Das sind zunächst seine Vorlesungen. Er hatte bekanntlich jeweils in zwei Semestern 4 Wochenstunden zu lesen. Die Theologiestudenten waren verpflichtet, 4 Semester Kirchengeschichte zu hören, davon 2 Semester à 4 Wochenstunden mittelalterliche und neuere Kirchengeschichte. Und er hat es immer abgelehnt, in diesen 8 Wochenstunden insgesamt die gesamte Kirchengeschichte zu behandeln. Das schien ihm zu kurz. Er hat deswegen auch mit der bischöflichen Behörde einen Kampf geführt, in dem er allerdings unterlag, beziehungsweise die Behörde sagte, nein, das muss so sein. Aber er hat sich nicht daran gehalten. Er hat gelesen in 3 Abschnitten, nämlich einmal die Kirchengeschichte bis 1300, dann Kirchengeschichte von 1300 bis 1700 und eine Vorlesung über das 19. Jahrhundert, die natürlich weit ausholend schon im 18. Jahrhundert begann. Das sind die 3 Hauptvorlesungen, die er gehalten hat. Und es ist so, dass die Vorlesung über das 19. Jahrhundert natürlich nur von freiwilligen Hörern gehört wurde, aber es war vor allem auch in späteren Jahren vor allem sein Ruf, der diese Vorlesungen mit Studenten der philosophischen Fakultät füllte. Jedenfalls hat er außer diesen nur eigentlich eine weitere thematische Vorlesung gehalten, nämlich die Missionsgeschichte, von der er sagte, dass sie ihm eine seiner Lieblingsvorlesung geworden sei, und zwar mit der Begründung, um den künftigen Priestern einen Begriff von den Problemen der Weltkirche zu geben. Jedin hat dann später auch mal in einzelnen Semestern sozusagen Abschnitte aus diesen großen Vorlesungen gehalten, Reformationsgeschichte etwa. Er hat auch eine Vorlesung über Konziliengeschichte gehalten. Aber wie gesagt, im Wesentlichen sind diese 3 von mir genannten Abschnitte Grundlage seiner Vorlesung geblieben. Eine besondere Form des akademischen Unterrichts hat Jedin praktiziert, und ich glaube, das sollte man hier unterstreichen, lange bevor sie in den Reformforderungen der Studenten der späten 60er Jahre erhoben wurde, nämlich das Kolloquium, ein von ihm gehaltenes Kolloquium zur Vorlesung. Hierzu eine Begründung, und die scheint mir, von Anfang an war ich davon überzeugt, dass die herkömmlichen Vorlesungen nach einer Ergänzung durch Kolloquien mit den Hörern riefen. Mehrere Semester hindurch habe ich solche Kolloquien gehalten und in ihnen den Grundsatz befolgt, dass die Teilnehmer Fragen an mich richten durften über alles, was ihnen in den Vorlesungen unverständlich geblieben war, dass aber auch ich die Hörer fragen und mich vergewissern konnte, ob sie den Vorlesungen gefolgt waren und sich das notwendige Tatsachenwissen angeeignet hatten. Mir scheint, dass es gäbe eine ganze Reihe anderer Beispiele, dies ein Beispiel dafür ist, wie sehr aufgeschlossen der Lehrer Hubert Jedin den studentischen Belangen gegenüber war. Noch ein Wort zur Form der Vorlesung. Er hatte sie nicht wörtlich ausgearbeitet. Es waren Stichworte, und es ist für jeden, der dabei war, recht eindrucksvoll. Es war eindrucksvoll und unvergesslich in der Erinnerung, wie er, hat es einmal ein Student anlässlich der letzten Vorlesung, seiner Abschiedsvorlesung, formuliert. Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie er die Jahrhunderte der Kirchengeschichte durchschritt, denn er wanderte beim Vorlesen auf dem Katheder, also auf der Erhöhung, hin und her. dieses zu den Vorlesungen. Die Seminarübungen hat Jedin als den ihm liebsten Teil seiner Lehrtätigkeit bezeichnet. Und sie sind im Nachlass auf eine ganz ungewöhnliche Weise dokumentiert. Jedin hat nämlich über jede Sitzung ein Protokoll anfertigen, schreiben lassen, das in der Regel vom Referenten der betreffenden Sitzung anzufertigen war und das seit 1952 in eigens von ihm dafür angeschafften Kladden im DIN A4-Format eingetragen wurden. Drei solcher Kladden haben sich für die Zeit von 1952 bis 1965 im Nachlass erhalten und vermitteln auch demjenigen, der nicht an diesen Seminarsitzungen teilgenommen hat, einen Eindruck von der Intensität der Arbeit in den Seminaren. Teilnehmerzahlen bewegten sich zwischen 9 das Minimum und 38 Maximum. Er selbst legte Wert auf möglichst wenige Teilnehmer. Diese Zahl von 38 kam wohl zustande aufgrund des Themas des Seminars, als er über den Begriff der Gegenreformation ein Seminar hielt. In der Regel waren es 20 Studierende, die an dem Seminar teilnahmen. Die Frequenz war für ihn deshalb von großer Bedeutung, weil er Wert darauf legte, dass alle Teilnehmer zur aktiven Mitarbeit herangezogen wurden und sich an der Diskussion beteiligen konnten. Die Themen, ich habe hier die Themen einmal zusammengestellt, ich nenne nur Beispiele, die Themen bewegten sich, reichten vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Jedin hat keineswegs, wie diese Übersicht zeigt, seine Spezialgebiete, also etwa das 16. Jahrhundert, bevorzugt. In der Regel legte er lateinische Texte des Mittelalters zugrunde, etwa die Briefe des Bonifatius, die Vita Bruns von Köln, die Wundererzählungen des Caesarius von Heisterbach. Ganz selten ging das Seminar von einer Problemstellung aus, etwa bei dem vorhin schon genannten, über den Begriff der Gegenreformation. Aber auch dann wurden Texte zugrunde gelegt. Im Nachlass Jedins befindet sich das unveröffentlichte Manuskript eines Vortrages über das kirchengeschichtliche Seminar Bonn und seine Arbeit in der Abteilung für mittlere und neuere Kirchengeschichte 1949 bis 1959. Ein Vortrag, den Jedin am 7. Dezember 1959 in Löwen vor dem dortigen theologischen Seminar gehalten hat. Und wie ich gestern erfahren habe, lässt sich aufgrund der Tagebücher sagen, dass dies offenbar der erste Kontakt von Jedin zur Löwener Universität und umgekehrt war. Ein Kontakt, der dann ja, ich glaube, 1963... Zu 1960 zum Ehrendoktor in Löwen führte. Ich habe es nicht verifizieren können. Neben einigen Worten über die Gründung des Bonner katholischen kirchengeschichtlichen Seminars durch Heinrich Schröers hat Jedin in diesem Vortrag 60, also ich, das ist der Ehrendoktor von Löwen, 1960. Daher also auch die Dezember der Vortrag in Löwen. Dezember 59. In diesem Vortrag hat Jedin also außer einigen wenigen Bemerkungen über das kirchenhistorische Seminar sich über die Formen und Ziele des akademischen Unterrichts geäußert, und zwar in einer Weise, wie er es sonst wohl nirgendwo so explizit schriftlich getan hat. Als Ziel der kirchengeschichtlichen Übungen betrachtete er danach nicht die Vermittlung von Kenntnissen, sondern die praktische Einführung in die Methode des Arbeitens, während er den Vorlesungen die Aufgabe der Kenntnisvermittlung zuwies. Hedin vergleicht hier die Vorlesungen mit einem Schaufenster, in dem die fertigen Ergebnisse dargeboten werden. Das Seminar, so heißt es, ist die Werkstatt, in der der Student lernt, wie kirchengeschichtliche Erkenntnisse zustande kommen. Ich zitiere, wie ein Lehrling von seinem Lehrmeister lernt, wie er hobeln oder fräsen muss, so soll der Student von seinem Magister, Meister, lernen, wie er arbeiten soll. Zitat zu Ende. Deshalb habe er für die Übungen fast immer Gegenstände gewählt, die auch für ihn selbst neue Erkenntnisse versprachen. Ich glaube, dies ist ein Punkt, den man gar nicht genug unterstreichen kann, denn, so heißt es in der Begründung, es scheint mir viel richtiger, dass der Student seinen Professor beim Suchen und Forschen beobachtet, als dass er den Eindruck empfängt, der Professor wisse ja schon alles. Deshalb spielt mein Spezialgebiet, so heißt es weiter, das Konzil von Trient in den Übungen so wenig eine Rolle, die man vielleicht erwartet hätte. Soweit das Zitat. Man muss vielleicht hinzufügen, dass dies der Stand von 1959 ist. Er hat in den 60er Jahren bis zur Emeritierung noch mal zwei oder dreimal Seminare auch über Themen aus dem Bereich des Konzils von Trient gehalten, aber auch dort immer über Fragen, Probleme, in die er selbst sich einarbeiten musste, die für ihn neu waren. Und auch das zeigt der Nachlass. Jedes Seminar war von ihm minutiös vorbereitet. Es sind dicke Mappen, in denen Auszüge aus Quellen und Literatur gesammelt waren, auch in Stichworten. Und sie zeigen, dass er da eine ganz große Arbeitskraft darauf verwendet hat. Dass den Seminarübungen in der Regel Texte zugrunde lagen, habe ich schon gesagt. In dem Vortrag, den ich eben zitierte, beschreibt Hedin dann die einzelnen Stufen, die einzelnen Phasen der Interpretation dieser Texte, von der sorgfältigen Übersetzung über Einzelheiten der Interpretation, Verifizierung von Zitaten von Personen bis hin zu einer Gesamtinterpretation, aus der sich dann, und auch das ist eine ganz entscheidendes Merkmal der Hedinschen wissenschaftlichen Arbeit, aus der sich dann erst die Fragen ergaben, die von den Teilnehmern schriftlich in schriftlichen Arbeiten zu beantworten waren. Man muss, ich habe dieses Wort im Ohr, und sicher auch andere, die an seinen Übungen teilnahmen, man muss die Quellen befragen. Quellen sind keine Lautsprecher. Das ist eines dieser Dicta Magistri, die man nicht vergisst. Er teilt diese Arbeiten dann in diesem Vortrag auch noch weiter ein. Er spricht von der einfachen Recherche als dem Ausgangspunkt über die Wiedergabe des Inhalts eines Buches, eines Aufsatzes, bis hin zu der zu dem Referat, bei dem der Quellentext, bei dem man sich mit dem Quellentext unmittelbar befasst und der von Jedin als Beginn der selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit des Studenten gesehen wurde. Ich muss noch erwähnen, dass am Ende eines, denn auch das scheint mir bezeichnend, am Ende des Semesters Jedin die Teilnehmer seines Seminars einlud, zu einem Ausflug, zu einem Kaffee trinken und sie dann aufforderte zur Manöverkritik. Und es ist nicht uninteressant zu sehen in den Protokollbüchern, dass tatsächlich dort auch unter Umständen harte Kritik geübt wurde und er diese Kritik mit Gelassenheit und Sachlichkeit beantwortet. Es ist, damit bin ich zu Ende mit den Lehrveranstaltungen, es ist zu sprechen, wäre noch zu sprechen, ausführlich von den Promotionen, sind 12 Promotionen in der theologischen Fakultät von ihm betreut und zu Ende geführt worden als Doktorvater, von ihm als Doktorvater. Und auch dies etwas sehr Charakteristisches, die gleiche Zahl, 12, nämlich in der philosophischen Fakultät. Und dies muss man wohl besonders hervorheben, weil hier etwas von der Problematik sichtbar wird, von der gestern hier ja auch gesprochen wurde, von der völlig anderen Situation in Deutschland und in Italien, der Situation der theologischen Fakultäten in Deutschland und ihren Beziehungen zur Universität. Ich glaube, dass hier wissenschaftsgeschichtlich von Jedin ein Zeichen gesetzt worden ist, denn das ist meines Wissens ganz ungewöhnlich, dass 12 Promoventen, zu denen auch ich gehöre, von einem theologischen Fach, von der Kirchengeschichte her, aufgenommen wurden in der philosophischen Fakultät, und das war überhaupt keine Schwierigkeit. Jedin nennt auch die Namen, und man kennt sie, Steinbach, Braubach, Skalbert, Bäumann. Es zeigt letzten Endes das Ansehen, die Autorität dieses Mannes bei den profanen Historikern. Ich muss vielleicht noch erwähnen, dass auch eine Reihe von Ausländern bei ihm promoviert hat und dass auch die teilweise dann in der philosophischen Fakultät promoviert wurden. Ich hätte jetzt noch viel zu sprechen, vor allem von den allgemeinen Kontakten, die Jedin zu allen Studierenden besaß, die er pflegte und die immer getragen waren von dem Ernst gegenüber dem Studenten, gegenüber dem mündigen Studenten. Und Kontakte, die, das weiß ich, sehr weit gingen und die bis hin reichten zu finanzieller Hilfe, dass er dann hin und wieder einem Studenten auch einmal einige 100 Mark gab und sagte, das können Sie behalten, das ist erledigt. Ich komme zum Schluss, es ließe sich sehr viel noch sagen. Ich habe in den letzten Wochen überlegt, was denn eigentlich das charakteristische Merkmal Jedins als Lehrer gewesen ist. Was ihn denn so, und alle seine Schüler können das ja bestätigen, was ihn denn so hervorhob von den anderen, was seine Autorität als akademischer Lehrer ausmachte. Ich muss gestehen, ich bin zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Aber ich möchte doch wenigstens drei Punkte nennen, von denen ich glaube, dass sie eine Rolle spielen. Das ist erstens die Offenheit Jedins allen Menschen gegenüber. Die Offenheit, aber vor allem seinen Schülern, seinen Studenten gegenüber, die Offenheit den Studenten als mündigen Partnern gegenüber. Und das Zweite ist, da muss ich noch einmal den schon zitierten Aufsatz von Max Weber über Wissenschaft als Beruf heranziehen. Weber sagt, dass das unterscheidende Merkmal des Universitätslehrers sein müsse, die intellektuelle Redlichkeit. Und ich glaube, auch das ist zutreffend für Jedin. Er hat sie in einem Maße besessen, wie es selten ist. Und ich muss zum Schluss nennen und zitieren, Repkin hat gesagt, er war für uns junge Leute die ganz große Autorität. Das ist er gewesen, aber er war eine Autorität, die nicht erdrückte, die nicht erschlug, eine Autorität, die den Menschen, den Studenten erst zur Leistung, zum Arbeiten anregte. Kommen wir zum Schluss. Es ist vielleicht hier deutlich geworden, dass nicht nur der Lehrinhalt, sondern auch die Form des Lehrens die Lernenden prägt. Und ich meine, dass man auch dieses als ein geistiges Erbe, als ein Patrimonio Spirituale verstehen könnte und dass man es tradieren kann. Danke.